Dann ist freudenvolles Springen. Dann ist freudenvolles Springen. Erkannte dich mein Jesus schon. Johannes, freudenvolles Springen, erkannte dich mein Jesus schon. Johannes, freudenvolles Springen. kann nicht Freuden volle springen. Er kannte dich, mein Jesus, schon. Johannes Freuden volle springen. Er kannte dich, mein Jesus, schon. Johannes Freuden volle springen. Johannes Freuden volle springen. Er kannte dich, mein Jesus, schon. Er Johannes Freuden volle springen, er kannte dich, mein Jesus, schon. Er kannte dich, mein Jesus, schon.